Der oberste Führer des koreanischen Volkes, Marschall Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, inspizierte eine Kompanie unter der 233. Truppe der koreanischen Volksarmee. Er wurde begleitet vom Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Fang Byung-so, Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee und vom Generaloberst des Heeres Lee Yong-gil, erster Vizegeneralstabschef und Leiter der Hauptverwaltung für Operationen der koreanischen Volksarmee. Kim Jong-un besichtigte die Kompanie-Kaserne, die nach dem Entwurf der mustergültigen Kaserne errichtet wurde. Im angenehm erwärmten Schlafzimmer mutmaßte er die Temperatur, erkundigte sich ausführlich nach der Gewährung der Heizung und sagte dabei, dass die Heizung ordentlich funktionieren solle. Damit die Soldaten auch im kalten Winter in der warmen Kaserne leben und in guter Gesundheit bei den kämpferischen und politischen Übungen erfolgreich sein könnten. Der Friseurraum und weitere notwendige Faktoren für den Militärdienst, so stellte er fest, seien einwandfrei eingerichtet worden. Insbesondere der Wassertank im Waschraum sei voll mit qualitätsgerechtem Wasser und die Angehörigen der Kompanie würden sich beim Bad nach der harten und schweißtreibenden Übung amüsieren. Auch das Erziehungskabinett als Basis für die politische und ideologische Erziehung sei gut gestaltet worden. Man solle die ideologischen Erziehungsmittel wie die Erziehungsmaterialien auf dem Tisch verbessern und mit denen die Erziehung mit der Größe der Staatsführer, die Erziehung mit dem Kim Jong-il-Patriotismus, die Erziehung mit der Überzeugung, die antiimperialistische klassenmäßige Erziehung und die Erziehung mit Moral wirklichkeitsnah und inhaltsreich durchführen. Es gäbe auf der Erde keine stärkere Waffe als die politisch-ideologische Kraft der Soldaten. Und erst wenn die Volksarmee die Ideologie als die Hauptsache im Auge behalte, könne sie die Feinde besiegen. Angesichts verschiedener Speiserohstoffe wie Fisch und Fleisch, die auf dem Küchentisch in der Küche standen und der Bohnen voll im Bohnenlager, würdigte Kim Jong-un die umsichtige und wirtschaftliche Haushaltsführung und wies hin, die Kommandeure sollten es ans Herz legen, dass die Verbesserung des Lebens der Soldaten gleich die Fertigung der Kampfbereitschaft sei. Sie sollten daher weiterhin auf die Nebenwirtschaft große Kraft legen, die rückständigen Materialien wie die Gewürze regelmäßig zur Verfügung stellen und die Soldaten reichlich ernähren. Die Kompanie zu einem Zuhaus der Soldaten mit vollgedecktem Esstisch und warmem Bett zu machen, ist eine wichtige politische Arbeit für die Erhöhung von deren kämpferischem Elan. Die Kommandeure sollten regelmäßig die Kompanien besuchen, sich mit elterlicher Liebe um das Leben der Soldaten kümmern, alle Fragen und Probleme in den Übungen und im Leben rechtzeitig lösen und so dafür sorgen, dass sich die Kompanieangehörigen ausschließlich mit den Militärübungen beschäftigen würden. Kim Jong-un schaute sich im hellen Lächeln die Kasernen im dichten Wald an und hob dabei hervor, dass das Milieu der Umgebung sehr gut sei. Bei seiner Reise zur Kompanie sei er sehr zufrieden mit vielen Bäumen auf den Bergen gewesen. Auch in Zukunft solle man mehr Bäume anpflanzen, sich mühevoll pflegen und die Kaserne und die Berge im Standort bewalden, begrünen und zu den Obstgärten verwandeln. Beim Rundgang durch die militärischen Gegenstände der Kompanie machte sich Kim Jong-un mit der Kampfbereitschaft und dem Verlauf der Übungen vertraut. Mit Zufriedenheit stellte er fest, dass die Kompanie in der Atmosphäre eines wirklichen Krieges die Übungen macht, die Soldaten zu den tüchtigen Allround-Kämpfern mit starker Geisteskraft, unerschütterlichem Willen und hoher Kampffähigkeit heranbildet, in höchster Alarmbereitschaft immer an die Vorbereitung auf den Kampf denkt, mit ständiger Einsatzbereitschaft der Waffen und technischen Kampfmittel und Ausrüstungen ihre Wachposten und Stellungen zu uneinnehmbaren Bollwerk verwandelt. Er betonte die sehr große Mission der Kompanie und legte ihr die programmatischen Aufgaben vor, die bei der Vorbereitung auf den Kampf als Richtschnur gelten. Dabei verwies er darauf, gemäß der Besonderheit der Kampfmission verschiedene Übungen in der Atmosphäre des wirklichen Krieges durchzuführen, die Soldaten zu den universellen Kämpfern für die ausgezeichnete Ausführung jeder schweren Aufgabe vorzubereiten, mit den modernen technischen Kampfmitteln und Ausrüstungen wie mit eigenen Augen umzugehen, den Standort der Kompanie zu einer eisernen Festung zu machen und sie gut zu tarnen. mit der Erwartung und Überzeugung, dass die Angehörigen der Kompanie mit der heißen Liebe zur Partei, Revolution, Vaterland und Volk sowie erfüllt vom tödlichen Hass gegen die Feinde das sozialistische Vaterland zuverlässig verteidigen werden, schenkte Marschall Kim Jong-un ihnen ein Fernglas, eine Maschinenpistole und ein Maschinengewehr und ließ sich mit ihnen zum Andenken fotografieren.